Sag mir, bist du jetzt glücklich? Denn ich schlaf schon seit Tagen nicht mehr wegen dir. Denn du nimmst keine Rücksicht. Längst vergessen die Tage und Wochen, du hast sie gebrochen. Du belügst mich und ich seh es klar, weil du alles warst. Sag nichts und vergiss mich. Sag nichts und vergiss mich. Oh. Warum bist du jetzt weg? Was hab ich so Schlimmes getan, dass du mich jetzt hier alleine lässt nach fast 3 Jahren? Hast du mich denn nie geliebt? War das alles nur ein Spiel? Liebe ist Schmerz, mit dem man nicht immer leben will. Die ganze Zeit mit uns, bitte streite es nicht ab. Die ganzen Dinge, die wir taten, viele davon waren krass. Aber jetzt bist du weg, ich brauch Zeit, um mich dran zu gewöhnen. Die Liebe ist nicht mehr da, das ist wie ein Horrorfilm. Viel Angst und Schmerz fühlst du denn nicht so wie ich? Die Zeit ist jetzt vorbei und vergessen kann ich es nicht. Warum muss es immer so sein, dass du keine Liebe zeigst? Alles ist vorbei, wirklich alles, auch diese schöne Zeit. Sag mir, bist Zeit. Du jetzt glücklich? Denn ich schlaf schon seit Tagen nicht mehr wegen dir. Denn du nimmst keine Rücksicht. Längst vergessen die Tage und Wochen, du hast sie gebrochen, du belügst mich. Sag nichts und vergiss mich. Oh. Ich sitz jetzt hier alleine in unserer Wohnung, denk da drüber nach, dass du nicht mehr da bist. Mich quälen immer noch die alten Narben. Was soll ich bloß machen? Keiner da, der mir hilft. War alles umsonst mit uns. Ich seh alte Bilder von uns. Aus Wut und Angst hab ich es verbrannt, weil es das ein Schwert ist. Falls es dich tröstet, aus Interesse hab ich versucht, dich zu vergessen. Wie kann man nur so falsch sein und mir allein die Schuld geben? Schau dich selber an, du solltest mit der Schuld leben. Was Liebe wird, Hass, das ist das, was du gut kannst. Ich scheiße drauf, mir egal, ob du mich noch leiden kannst. Weißt du eigentlich, die Zeit mit uns vermisse ich so sehr. Und bitte nimm das wörtlich. Sag mir, bist du jetzt glücklich? Denn ich schlaf schon seit Tagen nicht mehr wegen dir. Denn du nimmst keine Rücksicht. Längst vergessen die Tage und Wochen, du hast sie gebrochen, du belügst mich. Und ich seh es klar, weil du alles warst. Sag nichts und vergiss mich. Sag nichts und vergiss mich. Oh, es macht keinen Sinn mit uns zwei, ich kann nicht mehr. Egal was, nur mach dein Ding, denn du bist es nicht mehr wert. Ich will nicht mehr mit, lass mich allein. Ich bin lieber ohne dich als mit dir, denn so bin ich frei. Denn so bin ich frei. Oh. Sag mir, bist du jetzt glücklich? Denn ich schlaf schon seit Tagen nicht mehr wegen dir. Denn du nimmst keine Rücksicht. Längst vergessen die Tage und Wochen, du hast sie gebrochen, du belügst mich. Und ich seh es klar, weil du alles warst. Sag nichts und vergiss mich. Sag nichts und vergiss mich. Oh.